Abschiedskomplimente der Chineser von Georg Christoph Lichtenberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer. Abschiedskomplimente der Chineser von Georg Christoph Lichtenberg. Aus dem Göttinger Taschenkalender vom Jahr 1779. Der Deutsche, der wohl unter allen europäischen Nationen die meisten Umstände beim Weggehen macht, steht doch darin dem Chineser weit nach. Der Hausherr pflegt bei ihnen seinen Gast vor die Tür zu begleiten und wünscht ihn zu Pferd sitzen zu sehen. Der Gast hingegen wünscht, dass Himmel und Erde eher vergehen möchten, als dass er im Angesichte des Hausherrn aufsteigen sollte. Wenn nun dieser sieht, dass er nichts ausrichten kann, so begibt er sich auf einen Augenblick weg, kehrt aber sogleich wieder um, wenn er glaubt, dass der Gast säße. Hier gibt es nun wieder neue Umstände. Endlich, wenn der Fremde um die erste Ecke herum ist, wird ihm oft ein Bedienter nachgeschickt, der ihn noch einmal im Namen seines Herrn dekomplimentiert. Du Alt, der dieses erzählt, merkte an, dass diese Komplimente hauptsächlich unter Kaufleuten gebräuchlich waren und dass der von beiden immer die meisten und schönsten mache, der den anderen betrogen habe. Ende von Abschiedskomplimente der Chineser. Das Bettelweib von Locarno von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer. Das Bettelweib von Locarno von Heinrich von Kleist. Am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einst, auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Der Marchese, der bei der Rückkehr von der Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehen und sich hinter den Ofen zu verfügen. Die Frau, da sie sich erhob, glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz, dergestalt, dass sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand und quer, wie es vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter dem Ofen aber unter Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied. Mehrere Jahre nachher, da der Marchese durch Krieg und Misswachs in bedenkliche Vermögensumstände geraten war, fand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloss wegen seiner schönen Lage von ihm kaufen wollte. Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den Fremden in dem oben erwähnten leerstehenden Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie betreten war das Ehepaar, als der Ritter mitten in der Nacht, verstört und bleich, zu ihnen herunterkam, hoch und teuer versichernd, dass es in dem Zimmer spuke, in dem etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden und mit vernehmlichen Schritten, langsam und gebrechlich, quer über das Zimmer gegangen und hinter dem Ofen unter Stöhnen und Ächzen niedergesunken sei. Der Marchese erschrocken, er wusste selbst nicht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus und sagte, er wolle sogleich aufstehen und die Nacht zu seiner Beruhigung mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die Gefälligkeit, ihm zu erlauben, dass er auf einem Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer übernachte. Und als der Morgen kam, ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab. Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise mehrere Käufer ab. Dergestalt, dass, da sich unter seinem eigenen Hausgesinde befremdend und unbegreiflich das Gerücht erhob, dass es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, er, um es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloss, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ er, bei Einbruch der Dämmerung, sein Bett in dem besagten Zimmer aufschlagen und erharrte ohne zu schlafen die Mitternacht. Aber wie erschüttert war er, als er in der Tat mit dem Schlage der Geisterstunde das unbegreifliche Geräusch wahrnahm. Es war, als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter ihm knisterte, erhob, quer über das Zimmer ging und hinter dem Ofen, unter Geseufz und Geröchel niedersank. Die Marquise am anderen Morgen, da er herunterkam, fragte ihn, wie die Untersuchung abgelaufen. Und da er sich mit scheuen und ungewissen Blicken umsah und, nachdem er die Tür verriegelt, versicherte, dass es mit dem Spuk seine Richtigkeit habe, so erschrak sie, wie sie in ihrem Leben nicht getan, und bat ihn, bevor er die Sache verlauten ließe, sich noch einmal in ihrer Gesellschaft einer kaltblütigen Prüfung zu unterwerfen. Sie hörten aber samt einem treuen Bedienten, den sie mitgenommen hatten, in der Tat in der nächsten Nacht dasselbe unbegreifliche, gespensterartige Geräusch, und nur der dringende Wunsch, das Schloss, koste es, was es wolle, loszuwerden, vermochte sie, das Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdrücken und dem Vorfall irgendeine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich entdecken lassen müsse, unterzuschieben. Am Abend des dritten Tages, da beide, um der Sache auf den Grund zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Tür zu dem fremden Zimmer bestiegen, fand sich zufällig der Haushund, den man von der Kette losgelassen hatte, von der Tür desselben ein. Dergestalt, dass beide, ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in der unwillkürlichen Absicht, außer sich selbst noch etwas Drittes, Lebendiges bei sich zu haben, den Hund mit sich in das Zimmer nahmen. Das Ehepaar, zwei Lichter auf dem Schrank, die Marquise unausgezogen, der Marchese Degen und Pistolen, die er aus dem Schrank genommen, neben sich, setzten sich gegen 11 Uhr jeder auf sein Bett, und während sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu unterhalten suchen, legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammengekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und schläft ein. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor, man hört das Stroh, das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt, tapp, tapp, erwacht der Hund, hebt sich plötzlich die Ohren spitzend vom Boden empor, und knurrend und bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weicht er aus. Bei diesem Anblick stürzt die Marquise mit sträubenden Haaren aus dem Zimmer, und während der Marquis, den Degen ergriffen, wer da ruft, und da ihm niemand antwortet, gleich einem Rasenden nach allen Richtungen die Luft durchhaut, lässt sie anspannen, entschlossen, augenblicklich nach der Stadt abzufahren. Aber ehe sie noch einige Sachen zusammengepackt und aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon das Schloss ringsum in Flammen aufgehen. Der Marchese, von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen und dasselbe überall mit Holz getäfelt, wie es war, an allen vier Ecken müde seines Lebens angesteckt. Vergebens schickte sie Leute hinein, den Unglücklichen zu retten. Er war auf die elendiglichste Weise bereits umgekommen und noch jetzt liegen, von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte aufstehen heißen. Ende von Das Bettelweib von Locarno. Die Tür von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Tür von Kurt Tucholsky. Mein Postamt hat zwei Türen, zwei kleine braune Türen. Wenn du eine Weile vor diesem Postamt stehst, so siehst du Folgendes. Viele Leute gehen auf die linke Tür zu, rütteln an ihr, geben sie missmutig auf und schlurfen durch die andere. Eine ist immer zu. Warum? Weil, spricht der Weise, der Beamte, der morgens die Tür aufschließen darf, wenigstens einmal in seinem Leben regieren muss, weil er dem Publikum seinen Willen aufzwingen muss, weil das Amt zeigen muss, dass es auch noch auf der Welt ist, weil das Postamt nicht dazu da ist, dass wir unsere Briefe und Postanweisungen aufgeben, sondern damit die Beamten regieren können. So hat es den Anschein. Nun geh einmal zu dem höchst entgegenkommenden Geheimrat in der Leipziger Straße und sage ihm das. Er wird freundlich lächeln, dir eine Zigarre anbieten, doch manchmal tun Geheimräte das, und wird dir lächelnd auseinandersetzen, dass das mit der Tür doch nur eine kleine Äußerlichkeit sei, nicht der Rede wert, aber wenn du wolltest, so würde er natürlich den Vorsteher anweisen. Da lächelst du auch und sagst, das habest du natürlich gar nicht gewollt, aber, sagst du, eine Äußerlichkeit sei es gerade nicht. Und weil dich der freundliche Geheimrat so fragend ansieht, da stehst du auf und sagst ihm etwa dieses. »Herr Geheimrat, Ihre ganze Beamtenschaft ist zum großen Teil, soweit sie nicht durch die böse Zeit korrumpiert ist, von erstaunlichem Pflichtbewusstsein und tut ihren schweren Dienst bei ziemlich kümmerlicher Bezahlung. Aber, Herr Geheimrat, sie ist falsch erzogen. Sie ist preußisch erzogen. Gehen Sie einmal, ohne sich zu legitimieren, in ein Anmeldebüro der Polizei. Gehen Sie auf Ihre Postämter. Gehen Sie in die staatlichen Dienststellen. Bei Kommunalen ist's manchmal etwas besser. Und hören und staunen Sie, wie Deutsche von Deutschen behandelt werden. Wie der Beamte in fast allen Fällen nur regiert. Was so viel bedeutet wie Schwierigkeiten machen. Wie er in fast allen Fällen die kümmerlichen Interessen seines kleinen Ressorts viel höher bewertet als das, was die Leute von ihm wollen. Als das, wozu er eigentlich da ist. Er muss regieren. Er muss, auch wenn er genau weiß, wie zu helfen ist, Leute erst nach Hause schicken. Er muss die Dienstvorschriften so genau auslegen, dass kein Haar ungekrümmt bleibt. Er muss schließlich die zweite Tür zuriegeln, eben nun, weil er doch etwas zu sagen hat und das den Leuten zeigen muss. Verstehen Sie das, Herr Geheimrat? Und der Geheimrat lächelt und sagt etwas von Übereifer der unteren Beamten und räuspert sich. All was bedeuten soll, dass du nun gehen darfst und du verabschiedet bist und willst zur Tür hinaus. Und da sagt der Geheimrat, »Nicht zu dieser, Herr Wrobel. Diese Tür dürfen nur Beamte benutzen.« Moral: Solange Preußen sich einbildet, seine Laster wären seine Tugenden, so lange wird es wohl auf der Welt nicht recht mitspielen können. Ende von Die Tür. Märchen vom Fischer und dem Fischlein von Alexander Sergejewitsch Puschkin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herrn Klugbeißer. Märchen vom Fischer und dem Fischlein von Alexander Sergejewitsch Puschkin. Lebte einst mit der Alten ein Alter am Ufer des Blauen Meeres. Eine Erdhütte war ihre Wohnung, drin sie 33 Jahre hausten. Mit dem Sacknetz fing Fisch der Alte. Die Alte saß spinnend am Spinnrad. Einstmals warf er sein Sacknetz ins Meer aus, doch nur Schlamm zog das Netz ans Ufer. Wieder warf er das Sacknetz ins Meer aus, doch nur Seegras brachte das Sacknetz. Und zum dritten Mal warf er das Netz aus. Sieh, da brachte ihm das Netz ein Fischlein, ein gar seltenes Fischlein, ein goldenes. Da flehte das goldene Fischlein und sprach mit menschlicher Stimme. Lass mich, Alter, zurück in die Meeresflut. Will dir dafür ein Lösegeld zahlen? wie du selber bestimmst, will ich's zahlen.« Staunen fasste den Alten und Schrecken. 33 Jahre lang fing er Fische und hörte doch nie einen sprechen. Er ließ frei das goldene Fischlein, sprach zu ihm die freundlichen Worte. »Gott sei mit dir, du goldenes Fischlein. Deines Lösegelds nimmer bedarf ich. Tauch zurück in die blauende Meerflut und ergehe dich lustig im Freien.« Heim zur Alten ging wieder der Alte und erzählte vom Wunder dem Großen. »Heute hatte ich ein Fischlein gefangen, ein gar seltenes Fischlein, ein goldenes. So wie wir«, sprach das goldene Fischlein, »bat, nach Hause, ins Meer es zu lassen, wollte mir ein Lösegeld zahlen, wie ich selber es sollte bestimmen. Ich mochte kein Lösegeld nehmen, ließ umsonst in die Meerflut das Fischlein.« Doch da schalt die Alte den Alten. »Ach, du Erznarr, du alberner Tölpel! Warum hast du kein Lösegeld genommen? Ein Trog hättest du sollen verlangen, da der unsere längst schon geborsten.« An das blauende Meer ging der Alte. Sieh, da kräuselte sich leicht die Fläche. Er rief laut nach dem goldenen Fischlein. Und es kam das Fischlein und fragte: »Sprich, Alter, was willst du haben?« Und der Alte verneigt sich und bittet: »Hab Erbarmen, allmächtiges Fischlein. Meine Alte, die schilt mich und zankt mich, lässt mich Alten daheim nicht in Ruhe. Sie begehrt einen Trog, einen neuen, da der unsere längst schon geborsten.« Antwort bietet das goldene Fischlein: »Sei getrost, geh mit Gott deines Weges. Einen neuen Trog sollt ihr haben.« Heim zur Alten kehrt der Alte. Sieh, der neue Trog war zur Stelle. Doch noch ärger schalt ihn die Alte. »Ach, du Erznarr, du alberner Tölpel! Warst du dumm, einen Trog zu begehren? Welch Nutzen kann bringen ein Trog mir? Geh zurück, du Narr, zu dem Fischlein. Verneig dich und bitt um ein Häuschen.« An das blauende Meer ging der Alte. War das blaue finster geworden. Er rief laut nach dem goldenen Fischlein. Und es kam das Fischlein und fragte: »Sprich, Alter, was willst du haben?« Und der Alte verneigt sich und bittet: »Hab Erbarmen, allmächtiges Fischlein. Ärger schilt nur und zankt mich die Alte, lässt mich Alten daheim nicht in Ruhe. Gar ein Haus will die Käuferin haben.« Antwort bietet das goldene Fischlein: »Sei getrost, geh mit Gott deines Weges. So sei's denn, ein Haus sollt ihr haben.« Heim zur Erdhütte kehrt der Alte, aber diese ist spurlos verschwunden. Vor ihm steht ein Häuschen mit Erkern, mit getünchten Schornstein aus Ziegeln, vorn ein Tor von behobelten Eichen. Die Alte sitzt vor dem Fenster. »Was das Zeug hält«, schilt sie den Alten. »Ach, du Erznarr, du alberner Tölpel! Warst du dumm, nur ein Haus zu begehren? Geh zurück zu dem Fischlein und sag ihm: Eine Bäuerin will ich nicht bleiben, eine Edelfrau will ich nun werden.« An das blauende Meer ging der Alte. Es wogte und brauste die Fläche. Er rief laut nach dem goldenen Fischlein. Und es kam das Fischlein und fragte: »Sprich, Alter, was willst du haben?« Und der Alte verneigt sich und bittet: »Hab Erbarmen, allmächtiges Fischlein. Immer Ärger treibt's meine Alte, lässt mich Alten daheim nicht in Ruhe. Eine Bäuerin will sie nicht bleiben, eine Edelfrau will sie nun werden.« Antwort bietet das goldene Fischlein: »Sei getrost, geh mit Gott deines Weges.« Heim zur Alten kehrt der Alte. Und was sieht er? Ein Herrenhaus. Auf der Freitreppe steht seine Alte, in kostbarem Zobelfellpelzchen. Auf dem Scheitel brokatenes Häubchen, um den Hals ein Geschnüre von Perlen, an den Fingern goldene Ringe, an den Füßen rotjuchtende Schuhe. Vor ihr stehen dienstwillige Diener. Sie schlägt sie, zieht sie am Schopfe. Der Alte sagt zu der Alten: »Gott zum Gruße, viel gnädige Herrn. Sprich, sprich, ist nun deine Seele zufrieden?« Doch voll Zornes fuhr an ihn die Alte und befahl ihm, als Stallknecht zu dienen. Eine Woche verstreicht und die zweite. Noch närrischer wurde die Alte. Wieder schickt sie den Alten zum Fischlein. »Geh zurück zu dem Fischlein und sag ihm: Eine Edelfrau will ich nicht bleiben, will als Zarin uneingeschränkt herrschen.« Da erschrak der Alte und flehte: »Aber Weib, Hast du Tollkraut gefressen? Kannst mit Anstand nicht gehen noch sprechen. Wirst dich lächerlich machen im Reiche. Da ergrimmt die Alte noch grimmer. Einen Backenstreich gibt sie den Alten. Was, du Bauer? Du wagst es zu trotzen, einer Edelfrau zu widersprechen? Geh zum Meer, ich rate es dir gütlich. Gehst du nicht, so wird man dich zwingen. An das blauene Meer ging der Alte. Ganz schwarz war das Meer nun geworden. Er rief laut nach dem goldenen Fischlein. Und es kam das Fischlein und fragte: Sprich, Alter, was willst du haben? Und der Alte verneigt sich und bittet: Hab Erbarmen, allmächtiges Fischlein. Wiederum schlägt Krach meine Alte. Eine Edelfrau will sie nicht bleiben, will als Zarin uneingeschränkt herrschen. Antwort bietet das goldene Fischlein: Sei getrost, geh mit Gott deines Weges. Deine Alte soll herrschen als Zarin. Heim zur Alten geht der Alte. Sieh, ein Herrenschloss reckt seine Hallen. In dem Schlosse, da sitzt seine Alte, thront als Zarin an zarischer Tafel. Edelleut und Bojarin sind Diener. Überseeischen Wein trinkt die Zarin. Honigkuchen dazu ist die Zarin. Die Leibwächterschar steht da im Kreise, auf den Schultern die Streitäxte tragend. Als der Alte das sah, da erschrak er. Zu den Füßen der Alten warf er sich nieder. Gott zum Gruße, du vielgestrenge Zarin. Sprich, ist deine Seele nun zufrieden? Keines Blickes ward gewürdigt der Alte. Von sich zu treiben befahl ihn die Alte. Alle Edelleut und Bojaren, ins Genick stießen sie fort den Alten. An der Tür, mit der Axt die Wachen, hätten bald ihn niedergehauen. Und das Volk verlachte ihn höhnisch. Alter Tölpel, recht ist dir geschehen. Wird in Zukunft als Lehre dir dienen. Lass den Vorwitz, was nicht deines Amtes ist. Eine Woche verstreicht und eine zweite. Noch närrischer wurde die Alte. Schickt die Höflinge nach dem Manne. Endlich fand man den Alten, bringt aufs Schloss ihn. Spricht die Alte zu ihrem Alten: Geh zurück zu dem Fischlein und sag ihm: Zarin will ich länger nicht bleiben, will nun werden die Herrscherin des Meeres, will nun leben im Ozeanmeere, dass das goldene Fischlein mir diene, dass es Botendienste mir leiste. Keinen Widerspruch wagte der Alte, sprach kein einziges Wörtchen dagegen. An das blauende Meer ging er wieder. Sieh, da brandet tiefschwarz die Fläche, hochauf bäumen sich zornig die Wogen und heulen mit hohlem Geheule. Nach dem goldenen Fisch rief der Alte, und es kam das Fischlein und fragte: Sprich, Alter, was willst du haben? Und der Alte verneigt sich und bittet: Hab Erbarmen, allmächtiges Fischlein. Meine Alte ist vollends des Teufels. Zarin will sie länger nicht bleiben, will nun werden die Herrscherin des Meeres, will nun leben im Ozeanmeere, dass du selber, Fischlein, ihr dienest, dass du Botendienste ihr leistest. Nicht ein Wort sprach das goldene Fischlein. Mit dem Schwanze nur schlug es das Wasser und tauchte hinab in die Tiefe. Lange harrte der Alte auf Antwort, doch vergebens. Da ging er zur Alten. Sieh, vor ihm hockt die Erdhütte wieder, auf der Schwelle sitzt seine Alte, und vor ihr liegt der Trog, der Geborstene. Ende von Märchen vom Fischer und dem Fischlein. Der Handschuh von Friedrich Schiller. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer. Der Handschuh von Friedrich Schiller. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone, und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger, und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt, und sieht sie stumm ringsum, mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen, und streckt die Glieder,

eine Art nackten, wie sie sagten, vierfüßigen Geschöpfs bemerkt hatten, ohne dass sie unterscheiden konnten, von welcher Gattung es sei. Indem es schnell, sobald sich jemand zeigte, vom Ufer ins Wasser lief und verschwand. Die Fischer lauerten endlich so lange, bis sie das vermeintliche Tier im Frühling des Jahres 1776 mit ihren ausgesetzten Netzen fingen. Als sie nun desselben habhaft waren, sahen sie mit Erstaunen, dass es ein Mensch war. Sie schafften ihn sogleich nach Capua zu dem fürstlichen Verwalter. Dieser machte eine Anzeige davon an die fürstliche Direktion, von welcher der Befehl erging, den Wassermann gut zu verwahren und ihn einem Trabanten zur Aufsicht zu übergeben. Dieser mochte damals etwa 17 Jahre alt gewesen sein. Seine Bildung war kräftig und wohlgestaltet, bloß die Hände und Füße waren krumm, weil er kroch. Zwischen den Zehen und Fingern befand sich ein zartes, entenartiges Häutchen. Er konnte, wie jedes Wassertier, schwimmen, und der größte Teil seines Körpers war mit Schuppen bedeckt. Man lehrte ihn gehen und gab ihm anfangs nur rohe Fische und Krebse zur Nahrung, die er mit dem größesten Appetit verzehrte. Auch füllte man einen großen Bottich mit Wasser an, indem er sich mit großen Freudenbezeugungen badete. Die Kleider waren ihm öfters zur Last, und er warf sie weg, bis er sich nach und nach daran gewöhnte. An gekochte, grüne Mehl- und Fischspeisen hat man ihn nie recht gewöhnen können, denn sein Magen vertrug sie nicht. Er lernte auch reden und sprach schon viele Worte aus, arbeitete fleißig, war gehorsam und zahm. Allein nach einer Zeit von 3/4 Jahren, wo man ihn nicht mehr so streng beobachtete, ging er aus dem Schlosse über die Brücke, sah den mit Wasser angefüllten Schlossgraben, sprang mit seinen Kleidern hinein und verschwand. Man traf sogleich alle Anstalten, um ihn wieder zu fangen, allein alles Nachsuchen war vergebens. Und ob man ihn schon nach der Zeit, besonders beim Bau des Kanals durch den Königssee im Jahr 1803, wiedergesehen hat, so hat man seiner doch nie wieder habhaft werden können. Dieser Vorfall wirft Licht über manche, bisher für fabelhaft gehaltene, Seeerscheinungen, die man Sirenen nannte. So sah der Entdecker Grönlands Hudson auf seiner zweiten Reise am 15. Juni 1608 eine solche Sirene, und die ganze Schiffsmannschaft sah sie mit ihm. Sie schwamm zur Seite des Schiffs und sah die Schiffsleute starr an. Vom Kopfe bis zum Unterleib glich sie vollkommen einem Weibe von gewöhnlicher Statur. Ihre Haut war weiß, sie hatte lange, schwarze, um die Schultern flatternde Haare. Wenn die Sirene sich umkehrte, so sahen die Schiffsleute ihren Fischschwanz, der mit dem eines Meerschweins viel Ähnlichkeit hatte und wie ein Makrelenschwanz gefleckt war. Nach einem wütigen Sturm im Jahr 1740, der die holländischen Dämme von Westfriesland durchbrochen hatte, fand man auf den Wiesen eine sogenannte Sirene im Wasser. Man brachte sie nach Haarlem, kleidete sie und lehrte sie spinnen. Sie nahm gewöhnliche Speisen zu sich und lebte einige Jahre. Sprechen lernte sie nicht. Ihre Töne glichen dem Ächzen eines Sterbenden. Immer zeigte sie den stärksten Trieb zum Wasser. Im Jahr 1560 fingen Fischer von der Insel Ceylon mehrere solcher Ungeheuer auf einmal im Netze. Dimas Bosquez von Valence, der sie untersuchte und einige, die gestorben waren, in Gegenwart mehrerer Missionäre anatomierte, fand alle inneren Teile mit dem menschlichen Körper sehr übereinstimmend. Sie hatten einen runden Kopf, große Augen, ein volles Gesicht, platte Wangen, eine aufgeworfene Nase, sehr weiße Zähne, gräuliche, manchmal bläuliche Haare und einen langen, grauen, bis auf den Magen herabhängenden Bart. Hierher gehört auch noch der sogenannte neapolitanische Fischnickel, von welchem man in Gelos physikalischem Lexikon eine authentische Beschreibung findet. Ende von Wassermann und Sirenen.